Bischof, ich grüße Sie. Entschuldigen Sie die schlechte Verbindung, das ist von hier aus noch etwas schwierig. Ich rufe noch einmal wegen eines Gesprächs an. Ich habe den Eindruck gewonnen, dass die Sache etwas dringend ist und möchte Ihnen daher den 9. September so etwa um 19:30 abends vorschlagen in Münster. Wir können uns ja noch einmal über einen genauen Ort abstimmen. Ich würde vorschlagen, dass wir uns alleine treffen. Und ich denke, dass ich Ihnen dann gewissermaßen Erlösung von einigen Ihrer Fragen bringen kann. Meine Mailadresse ist 7, wie die Ziffer, erzengel@googlemail.com. Einen angenehmen Abend noch.